Lektion 6 Übung IC Wohin stellen wir die Sachen? Hast du Pläne? Das Bett kommt ins Schlafzimmer. Das Regal tun wir in die Küche. Das ist eine gute Idee. Das Bild hängen wir an die Wand. Am besten zwischen die Fenster. Aber da ist wenig Platz. Die Gäste kommen um 10. Das ist zu spät. Aber so steht es im Plan. Danke.